Kundgabe 6483. Empfangen am 24.02.1956. Erlöserarbeit wirkt sich im Jenseits aus. Viele Seelen stehen in Erwartung des geistigen Gnadenstromes, den sie dankbar empfangen und sich daran laben und kräftigen. Die geistige Welt bietet ihnen wohl das Gleiche. Doch diese Seelen sind noch erdgebunden und darum halten sie sich mehr in Erdregionen auf, bis sie so viel Kraft entgegengenommen haben, dass sie sich aufwärts schwingen können. Das heißt, dass sie nun auch annehmen, was ihnen im geistigen Reich von den Wesen des Lichtes geboten wird, weil sie die gleiche Kraftwirkung darin erkennen. Es ist aber das Darbieten geistiger Kost durch Erdenmenschen eine überaus große Hilfe für die Seelen, die noch nicht lange im jenseitigen Reich weilen, die völlig gleichgültig auf Erden lebten und keinerlei geistige Güter hinübernehmen konnten, weil sie niemals solche anstrebten, ohne aber schlecht gesinnt gewesen zu sein. Jenen Seelen wird nun eine Möglichkeit geboten, sich Licht zu verschaffen, ohne dass sie zwangsmäßig zur Annahme veranlasst werden. Es ist dies eine besondere Gnade, dass ihnen nach ihrem Ableben noch einmal geistiges Wissen zugeführt wird und sie sich wieder entscheiden können zur Annahme oder Ablehnung, bevor eine endlose einsame Gegend sie aufnimmt, die sie durchwandern müssen, bis sie zum Gleichen gelangen, was ihnen nun dargeboten wird. Nur ganz vereinzelt blitzen in den Erdsphären Lichter auf, die sie anlocken, und gesegnet, die diesen Lichtstrahlen nachgehen und zu Menschen kommen, die geistig streben, die Verbindung haben mit dem Lichtreich und die auch jener unglücklichen Seelen gedenken, die in geistiger Armut schmachten. Das Ungewöhnliche eines Lichtstrahles in dunkler Umgebung lässt so manche Seele zur Besinnung kommen. Und so wie ihr fragende Gedanken auftauchen, wird sich immer eine Gelegenheit finden, wo ihr Antwort gegeben wird. Und hat sie einmal nur teilgenommen an Belehrungen solcher Art, dann zieht es sie immer wieder dorthin zurück, wo sie Licht entdeckt hat. Dann ist sie der tiefsten Finsternis entronnen. Sie hat die letzte Gnadengabe noch genützt zu ihrem Heil. Dieses Reich der erdgebundenen Seelen ist überaus dicht bevölkert und es kann an jenen Seelen erfolgreiche Arbeit geleistet werden, weshalb ihr Menschen immer belagert seid, so wie ihr nur eure Gedanken geistig richtet und euch verbindet mit dem Reiche des Lichtes. In Anbetracht des nahen Endes und des geistigen Tiefstandes der Menschen ist eine ungewöhnliche Hilfsaktion dringend geboten. Denn es werden noch viele Menschen abgerufen werden, die alle nicht jenen Reifegrad aufweisen können, der den Eingang in das Lichtreich gestattet, die aber auch davor bewahrt werden sollen, noch in die Tiefe abzusinken im jenseitigen Reich. Wo aber auf Erden Erlöserarbeit verrichtet wird, wo bewusst oder unbewusst jenen Seelen Hilfe gebracht wird durch gute Gedanken, liebende Fürbitte oder geistige Belehrungen, dort können noch viele Seelen in kurzer Zeit eine geistige Erweckung erleben, wenn sie nicht ganz verstockt sind und dann Gefahr laufen, abzusinken oder sehr lange Zeit zu ihrer Sinneswandlung benötigen, die immer eine Zeit der Qual und Finsternis, der Unglückseligkeit sein wird. Da aber auch jede Seele, die bereit ist, geistige Belehrungen anzunehmen, zum Licht gelangt und nun ihrerseits die erlösende Tätigkeit fortsetzt an den Seelen, die noch in finsteren Regionen weilen, kann die kleinste irdische Erlöserarbeit schon weite Kreise ziehen und wird darum auch immer gesegnet sein. Weit mehr wird oft erreicht im jenseitigen Reich als auf Erden, wo die Welt die Menschen hindert an geistigem Streben. Denn auf Erden kann tauben Ohren gepredigt werden. Im geistigen Reich aber warten unzählige Seelen auf die Ansprache Gottes. Und niemals wird eine solche Ansprache ohne Eindruck bleiben. Es sei denn, eine Seele ist ganz gottgegnerisch eingestellt und noch in der Gewalt des Satans. Dann aber wird sie auch nicht verbleiben an jenen Städten, wo das Licht strahlt, sondern sich abwenden in finstere Bereiche. Doch auch ihnen folgen die Seelen, die Erlösung fanden, um wieder in der Tiefe Erlösearbeit zu verrichten. Unermesslich viel könnet ihr Menschen beitragen zur Erlösung des Geistigen, so wie ihr nur selbst eure Gedanken schweifen lasset in das Reich des Lichtes. Denn dann wird auch ein Licht erstrahlen bei euch, dem die Seelen nun zueilen. Umfasset alle diese Seelen mit eurer Liebe, suchet ihnen das Evangelium der Liebe zu vermitteln und lehret sie Glauben an Jesus Christus. Dann wird er selbst sie führen zum Licht und zur Seligkeit. Amen.